My wife called me a hypocrite. Meine Frau hat mich ein Heuchler genannt. That's crazy. Das ist verrückt. You want to hear the story? Wollt ihr die Geschichte hören? This is Marina. Das ist Marina. I'm Reiner. Ich bin Reinhard. Let's go. Los geht's. It was in the very beginning of our marriage. Es war ganz am Anfang, als wir verheiratet waren. So I've been married for 35 years. Und jetzt sind wir für 35 Jahre verheiratet. And we went to a town where there wasn't a single Christian. Und wir waren in einem Dorf, wo es kein einziger Christ war. Not one Christian. Kein einziger Christ. So we preached the gospel. Und wir haben dort das Evangelium gepredigt. And people began to give their lives to Jesus. Und Leute fingen an, ihr Leben Jesus zu geben. So we had a little group of people together, maybe 20 people. Und wir hatten danach 20 Leute ungefähr. And it was a very small town. Und es war ein sehr kleines Dorf. So on Sunday morning. So am Sonntagmorgen. We had a little meeting. Da hatten wir ein Treffen mit diesen 20 Leuten. And I prayed. Und ich habe gepredigt. Such a powerful message. Eine so kraftvolle Botschaft. I remember the message I preached. Ich erinnere mich an diese Botschaft, die ich predigte. Romans chapter 8, verse 37. Römer 8, 38. For in all these things we know that we are more than conquerors through Christ Jesus who loves us. In all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder durch Christus, der uns geliebt hat. So that was my little group of 20 people and I preached like there were 5,000. Und da war diese Gruppe von etwa 20 Leuten und ich habe gepredigt, wie es 5,000 wären. Because in my heart I already saw myself preaching to a crowd of Weil in meinem Herzen sah ich mich schon vor einer Masse von 5000 predigen. So I preached with passion and with fire. Und ich habe gepredigt mit Leidenschaft und mit Feuer. We are more than conquerors. Wir sind mehr als Überwinder. Everything we can overcome. Wir können alles überwinden. By faith in Christ. Mit im Glauben an Christus. So the meeting is over. Und dann ist dieses Treffen zu Ende. And we lived about maybe 15 minutes from there. Und wir lebten ungefähr 15 Minuten zu Fuß entfernt. So we like we Europeans we like to walk. Und wir Europäer mögen es, diese Strecken zu Fuß zu gehen. So I was so proud of myself. Und ich war so stolz auf mich selber. Being such a powerful man of God who preaches so good. Weil ich so ein kraftvoller Mann Gottes war, der so gut gepredigt hat. Newly married husband. Und ich war frisch verheiratet. So I take my wife's hand. Und ich habe die Hand meiner Frau genommen. Holding hands and walking home. Und wir haben uns die Hände gehalten und sind nach Hause gegangen. Feeling so big and so important. Und ich fühlte mich so groß und so wichtig. And suddenly she says. Und auf einmal hat sie gesagt. You know that you're a hypocrite. Du weißt du, dass du ein Heuchler bist? Ah, ja, ja. Do you know what I thought? Wisst ihr, was ich gedacht habe? Do you want to know my sinful thought? Weißt du, mein sündhaftes Denken kennenlernen? Klar möchte ich das. You do? I thought. Ich habe gedacht. How dare you speak like this to a man of God like me? Wie kannst du nur so mit einem Mann Gottes wie ich reden? Don't you know who I am? Weißt denn du nicht, wer ich bin? Who you're married to? Wer du geheiratet hast? That's what I thought. Das ist, was ich gedacht habe. But I dared not say that. Aber ich habe nichts gesagt. I didn't have the courage. Ich hatte nicht den Mut, dies zu sagen. You know, she's much taller than me. Sie ist viel größer als ich. And at that time she was stronger than me. Und zu dieser Zeit war sie auch stärker als ich. You know the story when we broke the bed the first. Du kennst ja die Geschichte, als wir das Bett kaputt machten in unserer ersten Nacht. Listen, people. Hör zu, Leute. My wife is a military girl. Meine Frau ist eine Militärsfrau. You need to read her book. Ihr müsst ihr Buch lesen. Living on the front lines. Living in the front lines. The first night after our honeymoon, when we came home to the apartment. Die erste Nacht nach unserer Flitterwoche, als wir nach Hause kamen in unsere Wohnung. The first night in our own bed. Die erste Nacht in unserem eigenen Bett. We broke the bed. Haben wir unser Bett kaputt gemacht. Not because we had such violent sex. Und nicht, weil wir so wilden Sex hatten. You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? I'm a very playful kid. Ich war sehr verspielt. You know, I'm almost 60, but I feel like a little boy. Und ich bin jetzt fast 60, aber ich fühle mich immer noch wie ein kleiner Junge manchmal. I always have felt like this, and I don't know, I can't get rid of this feeling. Und ich habe schon immer so gefühlt, und ich kann dieses Gefühl nicht loswerden. So, I was wrestling with Debbie on the bed. Ich habe mit Debbie auf dem Bett gekämpft. And she was laying on the bed. Und sie lag auf dem Bett. And I was kneeling on her arms. Und ich knielte auf ihren Armen. And her arms were like this. Und ihre Armen waren so. And I had my knees here on her back. Und ich hatte meine Knie dort auf dem Oberarm. And I said, so what are you going to do now, huh? Und ich sagte, und was wirst du jetzt machen, hä? Was wirst du jetzt machen? Like I'm the strong man. Ich bin der starke Mann. Do you know what she did? Und weißt du, was sie gemacht hat? She put her legs around my waist here. Sie hat ihre Arme um meinen Oberkörper geschlungen. You know, like this. So. And then she threw me up in the air. Und dann hat sie mich in die Luft geworfen. And she went, bash! Und hat mich so aufs Bett geschlagen. And the bed. Und das Bett ist kaputt gegangen. So that's my military girl. Und das ist meine Militärsfrau. That's why I went to the gym. Und deshalb bin ich dann ins Fitness gegangen. Said I would make sure I'd be stronger than. Um sicherzustellen, dass ich stärker als sie bin. Couldn't grow to become taller than her, but at least I'm stronger. Ich kann nicht wachsen, um höher zu werden als sie, aber ich kann stärker werden. So anyhow. Aber ja. She said, "You're a hypocrite." Sie hat gesagt, du bist ein Heuchler. I said, why? Und ich sagte, wieso? Isn't it funny when you think something different than you say? Ist es nicht lustig, wenn wir etwas so anders sagen, als wir es denken? That fact proved that I was a hypocrite. Nur schon das zeigt, dass ich wirklich ein Heuchler war. That I thought something different than what I said. Weil ich etwas so anderes sagte, als ich wirklich dachte. But I said, so why? Aber ich sagte, wieso denn? She said, you know what you just preached? Sie sagte, weißt du, was du gerade gepredigt hast? That you more than a conqueror. We can overcome every single circumstance and problem. Dass du mehr als ein Überwinder bist und dass wir jegliche Situation ohne Probleme überwinden können. I said, yes, I believe that. Ja, das glaube ich doch, sagte ich. She said, then why don't you overcome your dog fear? Und dann sagte sie, und wieso überwindest du dann nicht deine Angst vor Hunde? You're a hypocrite. Du bist so ein Heuchler. You preach to the people you're more than overcomers, but you don't overcome your own dog. Du predigst den Leuten, dass wir mehr als Überwinder sind, aber du selber überwindest nicht die Angst vor den Hunden. Let me explain to you my dog fear. Und ich möchte euch erklären, wieso ich so Angst vor Hunden habe. Marina has a dog that lives at our house called Paco. Marina hat einen Hund, der lebt mit uns im Haus, er heißt Paco. And Paco lays less than 3 kilos. Und Paco wiegt weniger als 3 Kilo, also 2,6. So he weighs 2 kilos and 600 grams. Also er ist 2 Kilo, 600 Gramm schwer. Tiny little dog. Ein kleiner Hund. When Debbie said to me that I'm a hypocrite, und als Debbie mir sagte, dass ich ein Heuchler bin, I was so terrified of dogs, hatte ich so Angst vor Hunde, that when a little dog like Paco would walk the street okay, that I was walking, dass wenn ein kleiner Hund irgendwo in der Nähe war, so klein wie Paco, I would cross over the other side of the road because I was so scared. Dann würde ich auf die andere Seite der Straße gehen, weil ich so Angst vor Hunden hatte. Even if the dog was on a leash. Sogar wenn der Hund an der Leine war. I was so scared of dogs. Ich hatte so Angst vor Hunden. Any kind of dog. Irgendwelche Hunde. And Debbie's a dog lover. Und Debbie liebt Hunde. In fact, the bigger the dog, the better for Debbie. Je größer der Hund, desto lieber hat ihn Debbie. So here's what I did. Und hier ist, was ich getan habe. I realized she's right. Ich habe realisiert, dass sie recht hat. Do you know, I said to the Lord when I was 16. Und wisst ihr, ich habe dem Herrn gesagt, als ich 16 Jahre alt war. I started to preach when I was 16. Weil ich habe angefangen zu predigen, als ich 16 Jahre alt war. I said, Lord, I never want to be a hypocrite. Habe ich ihm gesagt, dass ich nie ein Heuchler sein will. I don't want to preach things that I don't live. Und dass ich nicht Dinge predigen will, die ich nicht selber lebe. I wasn't aware that I was a hypocrite. Es war mir nicht bewusst, dass ich ein Heuchler bin. But now that Debbie told me, I was aware. Aber als Debbie es mir sagte, wurde es mir bewusst. So how do you overcome hypocrisy? Also wie kannst du Heuchlerei überwinden? Do you know what I did? Weißt du, was ich getan habe? I said, sweetheart. Ich habe gesagt, Liebling. You're right. Du hast recht. I'm a hypocrite. Ich bin ein Heuchler. I make you a promise. Und ich verspreche dir etwas. The next dog I see, I will walk up and I will pet. Beim nächsten Hund, der mir begegnet, werde ich zu ihm gehen und ihn streicheln. Because I'm more than a conqueror in Christ. Weil ich bin mehr als ein Überwinder in Christus. And I will not be a hypocrite. Und ich will nicht ein Heuchler sein. I was 26 years old. Ich war 26 Jahre alt. And I lived my whole life with this dog fear. Und ich lebte mein ganzes Leben mit dieser Angst vor Hunden. You know what Debbie said? Und wisst ihr, was Debbie sagte? Ja, ja. Ja, ja, das will ich doch sehen. I said, I promise. Ich sagte, das verspreche ich dir. You know what happens? Und wisst ihr, was passiert? The next dog that we saw. Der nächste Hund, den wir sahen. This woman pulled into this parking lot where I pulled in with my car. Da parkte eine Frau gerade neben mir, wo ich geparkt war. She had a Mercedes, like, you know, a Kombi. Und sie hatte ein Mercedes, so ein Kombi. Yeah, like a station wagon, you know, like kind of a big station. And she opened the trunk. Und sie öffnete den Kofferraum. And out came a huge black German Shepherd. Und da kam ein großer schwarzer deutscher Schäferhund raus. Very big black. Ein großer schwarzer deutscher Schäferhund. Now in Austria, German Shepherds are used for police dogs. Und in Österreich sind die deutschen Schäferhunde als Polizeihunde gebraucht. Yeah, they're very vicious dogs. Weil das sind ganz intensive Hunde. So I remembered my promise. Und da erinnerte ich mich an mein Versprechen. More than a conqueror. Wir sind mehr als Überwinder. David looked at me. Und David schaute mich an. I said, I'm going to talk the pet. Und ich sagte, ich werde... I'm going to pet the dog. Ich werde gehen und ihn streicheln. My knees were shaking. Meine Knie haben gezittert. And I thought... Debbie's gonna be a widow. Und ich dachte, Debbie wird Witwe sein. After less than 1 year being married. Nach weniger als einem Jahr Hochzeit. Because if the dog doesn't kill me, I will have a heart attack. Weil wenn der Hund mich nicht umbringt, werde ich einen Herzinfarkt haben. Der wird mich umbringen. But I walked up with the dog with shaking knees. Aber ich ging hin zu dem Hund. Ich hatte die Knie, die so zitterten. Didn't want to be a hypocrite. Ich wollte kein Heuchler sein. And I said, good doggy, good doggy. Und ich sagte, guter Hund. Guter Hund. The moment my hand touched the dog began to wag its tail. Und im Moment, wo meine Hand den Kopf des Hundes berührte, fing er an zu wedeln. But you know what happened? Und wisst ihr, was passierte? The moment my hand touched the dog, every dog fear left my heart. Im Moment, wo meine Hand auf den Kopf des Hundes kam, verließ jegliche Angst mein Herz. And I became a great dog lover. Und ich habe gelernt, Hunde zu lieben. We bought ourselves a very big dog that weighed 45 kilos. Wir haben sogar uns einen Hund gekauft, der 45 Kilo wog. So I've become a dog lover. Also ich liebe Hunde jetzt. So in one instant I overcame two things. Also in einer Sekunde habe ich zwei Dinge überwunden. Hypocrisy. Heuchlerei. And fear. Und Angst. So listen. Also hört zu. If you have people who really love you, wenn ihr Leute habt, die euch wirklich lieben, they will confront you. Werden sie euch konfrontieren. If they don't confront you, wenn sie euch nicht konfrontieren, they don't love you. Dann lieben sie euch nicht. It's somehow so sad. Es ist so traurig, that we are not willing to face the things in our heart. Dass wir nicht willig sind, die Dinge in unserem Herzen zu konfrontieren. What is more beautiful than somebody who loves me like Debbie loves me? Und was ist schöner, als wenn jemand mich liebt, wie mich Debbie Lee says, hey, you're a hypocrite. Und mir sagt, hey, du bist ein Heuchler. Because now I can change my heart. Weil jetzt kann ich mein Herz ändern. Remember. Erinnere dich. If you truly want to change and become more like Jesus every day. Wenn du dich wirklich verändern möchtest und jeden Tag mehr wie Jesus werden möchtest. The heart issues need to be confronted. Dann müssen die Dinge in deinem Herzen konfrontiert werden. Thank you. Danke. If you liked it, share it. Wenn ihr dieses Video mochtet, teilt es. If you don't, ignore it. Und wenn ihr es nicht mochtet, ignoriert es. Send us your comments. Schreibt eure Kommentare. Tell us where you have been a hypocrite. Und erzählt uns, wo ihr Heuchler wart. And we will love you the same. Und wir werden euch genau gleich lieben. That's what we do. Weil das ist, was wir tun. Thank you, people, for watching. Danke, Leute, dass ihr zugeschaut habt. We will see you again. Und wir werden euch wiedersehen. Actually, that's not true. Eigentlich stimmt es ja gar nicht. Because we don't see them, they only see us. Weil wir sehen sie ja nicht, sie sehen nur uns. Bye-bye. Okay, ciao.